Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Powerpop, Chill-Out-Dub, Post-Rock und ein Abschied, das erwartet euch in der nächsten Stunde hier bei Frequency. Mein Name ist Christian Grasse und los geht's mit einer britischen Band, die mit ihrem Namen an den kürzlich verstorbenen Lou Reed erinnert, ob sie wollen oder nicht. Wir hören Kiss Kill von Candy Says. On the radio, no one can keep you from the one you love. You give me heat, my blood pressure. Kill von Eliza Zoot, ein Remix und Cover des Songs Kiss Kill von Candy Says aus Oxford. Lo-Fi Chick Pop nennen die vier Briten ihre Musik. Kiss Kill heißt auch ihr Ende September erschienenes Album. Das gibt's als Download und als Musikkassette. Die ist allerdings schon ausverkauft. Und wer will, kann auch eine Smartphone-App zum Album installieren für Android und iOS. Da sind dann Songs und Liner Notes zu finden. Fast schon puristisch dagegen wirkt die Musikpräsentation von The Sea Life aus New York. Vier Songs zum Streamen und Downloaden bei der Musikplattform Bandcamp. Wir hören zwei Stücke ihrer aktuellen Transitions EP, Hounds of Thought und New York Models. You're not in the news. New York Models von The Sea Life aus Brooklyn, New York. Wir hörten zwei Stücke ihrer aktuellen Transitions EP, die erschien im Oktober im Selbstverlag bei der Musikplattform Bandcamp. Dort findet ihr auch das Debütalbum In Basements, das habe ich hier auch schon vorgestellt. Und eine selbstbetitelte Debüt-EP gibt es auch noch. Wer auf diesen shoegazigen Indie-Rock steht, dem werden die Veröffentlichungen sicherlich gefallen. Dazu passt auch der nächste Song, Alligator von Winter, ein Musikerduo aus Los Angeles. Thank you. Winter mit Alligator von ihrer Summer-Single. Winter heißt die Band, ihre Single trägt den Namen Sommer und erschienen ist das Ganze im Herbst. Mit Jahreszeiten haben sie es wohl. Winter sind übrigens ein Duo aus Los Angeles. Samira Winter und Nolan Eli stecken hinter diesem Duo. Wenn ihr Samira Winter googelt, dann findet ihr auch die Musik der beiden. Hier geht's weiter mit einem Quintett aus London, Glacials. Four boys and one girl brought together by shared love, frustration, heroism and hedonism. So beschreibt sich die Band selbst. Musikalisch bieten sie einen wirklich bunten Ritt von verträumten Pop bis zu ja wirklich ausbrechendem Post-Rock mit der einen oder anderen Hardcore-Anleihe auch noch dazu. Und um das auch vernünftig abbilden zu können, braucht es mehr als einen Song. Deshalb habe ich mich auch für drei entschieden. Los geht's mit Sweet Tooth Pink Wrist. Appreciator von Glacials aus London, eine Band, die ernst ist und das auch so meint. Das sagen sie zumindest in dem Titel ihrer aktuellen EP, We Are Serious and We Mean It, heißt die. Wie schon erwähnt, schwanken die Stücke zwischen härteren Sounds, wie eben bei Appreciator. Die Band ist aber auch nicht vom Pop abgeneigt, wie wir bei dem Song davor schon hören konnten. Sweet Tooth Pink Wrist war das. Mit dem nächsten Stück treffen all diese Elemente aufeinander. Wir hören Poindexter von Glacials. Thank you. Musik aus Madrid, The Dark Colors Since 1685 waren das. Die packen ihre Musik selbst in die folgenden Schubladen: Punk, Rhythm and Blues und Surfrock. Wir hörten ihr Stück The Preacher Don't Care, gerade erst erschienen bei der Musikplattform Bandcamp. Und jetzt wird's Zeit für einen musikalischen Bruch, und zwar mit Dub Temple Records aus Brisbane. Bei den Australiern erscheint regelmäßig Musik irgendwo zwischen Elektro, Hip-Hop und, na klar, Dub. Diese Mischung wird unter anderem durch Heap Rise verkörpert. Wir hören Omelets und danach Carpentries vom Album Gang Signs. We'll be right back. Carpentries von Heap Rise aus Logan, einer Stadt im Südosten Australiens. Davor hörten wir Omelets. Beide Stücke stammen vom Album Gang Signs, kürzlich erschienen bei dem australischen Indie-Label Dub Temple Records. Und die sind wirklich sehr fleißig. Im Schnitt erscheinen so knapp 2 Alben im Monat, darunter auch hin und wieder Compilations und Mixtapes. Eine davon heißt Linton Kwesi Johnson Beat Tape. Daraus hören wir Atlas T mit George and Lorraine. Yeah. it was, nor why. For usually, I'm quite shy. I asked you your name. You smiled and said, Lorraine. Thank you. Starry von Yasuji Morita, wie der Name es schon erahnen lässt, ein Künstler aus Japan. Dort residiert auch das Label, auf dem diese Musik erschien, On Sunday Recordings, heißt das 2011 gegründete DIY- und Indie-Label. Und das liefert unbekannten japanischen Elektrokünstlern eine Plattform. Das tat auch das Bostoner Indie-Label No Source und die beiden Geschwister-Net-Labels No Source und Full Source haben zum 1. November den Betrieb eingestellt und verabschieden sich mit zwei Best-of-Compilations. Die blicken auf 4 Jahre musikalische Historie zurück, traurig, aber auch irgendwie verständlich. Die ehrenamtlichen Macher wollen sich anderen Hobbyprojekten widmen, schreiben sie auf ihrer Webseite. Auch ich werde mich verabschieden, zumindest für die nächsten 4 Wochen. Dann kommt die nächste Folge, Frequency, versprochen. Im Hintergrund hört ihr es schon, Rivers and Mountains von Sakotis, zu finden auf der allerletzten und absolut finalen Veröffentlichung des No Source Net Labels. Mein Name ist Christian Grasse und ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.